Scheiße, du bist am Arsch, Alter. Was Regal, Wodka hier, da, ich weiß gar nichts mehr. Also ich bin so am Arsch, ich kann mich an nichts erinnern. Was passiert? Okay, let's go. Ich hab nen Filmriss, kann mich an nichts erinnern. Filmriss, nein, es war nicht wie immer. Ich hab nen Filmriss, kann mich an nichts erinnern. Filmriss, Partner, ich hab echt kein Schimmer. Ich wach auf der Couch. Schmutz, tote Joints, leere Flaschen. Neben mir liegt eine Frau, die mich braucht. Der Beat auf Repeat, richtig laut. Ich überleg, was gestern Abend war. Doch ich krieg's grad nicht raus. Wo war ich? Wer war dabei? Ich ruf die Jungs an und frag nach. Wer was weiß, wenn ich mein Handy finden würde bei dem ganzen Durcheinander. Ich muss aufräumen und sollte gleich damit anfangen. Doch ich bin grad viel zu faul und bleibe liegen wie ne Leiche reglos um die Pizzakreisen fliegen. Meine Hände voller Farbe, ich war malen. Hoffe, wurde nicht erwischt und muss nicht wieder zahlen. Mein ganzer Körper ist verspannt, wie gelähmt. Alles tut mir weh, vom Kopf bis zum Zeh. Doch jetzt ist es zu spät, als wenn jemand am Zeiger dreht. Zeit vergeht und mir wird klar, so kann's nicht weitergehen. Ich hab nen Filmriss, kann mich an nichts erinnern. Filmriss, nein, es war nicht wie immer. Ich hab nen Filmriss, kann mich an nichts erinnern. Filmriss, Partner, ich hab echt kein Schimmer. Ich hab nen Filmriss, kann mich an nichts erinnern. Filmriss, nein, es war nicht wie immer. Ich hab nen Filmriss, kann mich an nichts erinnern. Filmriss, Partner, ich hab echt kein Schimmer. Filmriss. Mein Magen fängt an zu stressen. Ich muss was essen, was bestellen oder zum Imbiss. Erstmal kalt duschen, ich sollte mich langsam bewegen. Oder es wenigstens versuchen. Killer, doch nicht verloren. Wo bist du, Scheißding? Komm her. Hallo. Hallo. Wer ist da? Ich bin's, Tanja. Ja? Was? Wer? Ich bin's, Tanja. Wir haben doch gestern Abend Party gemacht und so. Kannst du dich nicht mehr dran erinnern? Ja, Mann, krass. Ich hab Filmriss. Ich kann mich an nichts erinnern. Kannst du mich ein bisschen aufklären? Was war gestern? Wo waren wir? Ey, willst du mich verarschen oder was? Wir haben gestern gechillt und getrunken, Mann. Ach so, VIP. Shit. Ich hab die ganze Zeit Joint für dich gebaut, weil du zu betrunken warst, Mann. Auf deiner Release-Party. Oh. Ich hab nen Filmriss. Kann mich an nichts